Name getauscht gegen Nummer beim Arbeitsamt. Hässliches Existenzminimum dem Staat sei Dank. Verkauf grad mein Schrank, denn er ist leider zu teuer. Muss ihn genau wie die Hälfte meiner Kleider verscheuern. Sonst gibt's kein Hartz IV, verdammt. Wo ist mein Sparschwein? Du, ich hab jetzt die 2,50 vom Papa Staat rein, die er mir gibt, um ne Waschmaschine zu kaufen. Hab jetzt noch Toastbrot und Terrine zu Hause. Keine Liebe zu Hause, denn meine Frau ist weg. Ich versteh's, denn für die Kids braucht sie Cash. Das ist auch nicht schlecht für den Staat, sie da. Denn jetzt brauch ich nur noch 10 Quadratmeter. Aber gut, wir haben es nicht anders gewollt. 90% für Hartz IV sind dem Ganzen gefolgt. Vier Parteien haben uns alle verraten. Die Grünen, die Christen, die Freien und die Sozialdemokraten.